Ich zähle auf mich, weil ich weiß, was ich kann. Und ich zähle auf Musik, auf mein Pelz in der Brandung. Ich zähle auf euer City-Schiss einfach beiseite liegt. Versteht ihr es und tut dem's einfach nur umschreiben geht. Ich zähle auf mich, weil ich weiß, ich bleib dran. Und ich zähle auf mein Biss, 100 Pro gibt Entspannung. Ich zähle auf euer City-Track durch eure Boxen presst. Checkt, dass ich dieser Drang einfach nicht stoppen mehr. Jeder zweite macht auf Rapper, jeder dritte baut Beats. Doch real sind maximal 4% auch aktiv. Jede Null will auf Weins mit seinen Raps nach vorn. Ich lass 5 gerade sein, scrippe mein 6. Horn. Bin jetzt 20 Jahre Fan und 7 selber aktiv. Schreib bis zu 11 Stunden durch, meine Welt ist der Beat. Musik, mein Ding, schreib es tief in die Nacht. Man 7 Tage die Woche ergibt die liegende 8. Hier sind 72 Kilo echter Ranz. Verpackt in 2 Parts ergibt gleich 24 Karat. Unter 82.000 machen 80 Spagat. Zwischen Sein und Sagen liegen 180 Grad. Gestern Ass 5 Fan, heute 50 Cent. Gestern noch 5 Freunde, Tots, heute ne Klick, die brennt. Ich date mile, ich schreib an Meilenstein. Verdammt, was 24 Alben sagt, pack ich in eine Zeile rein. Ich zähle auf mich, weil ich weiß, was ich kann. Und ich zähle auf Musik, auf mein Pelz in der Brandung. Ich zähle auf euer City-Schiss einfach beiseite liegt. Versteht ihr es und tut dem's einfach nur umschreiben geht. Ich zähle auf mich, weil ich weiß, ich bleib dran. Und ich zähle auf mein Biss, 100 Pro gibt Entspannung. Ich zähle auf euer City-Track durch eure Boxen presst. Checkt, dass sich dieser Drang einfach nicht stoppen lässt. Yeah, Oma, Zahlen bitte. Zahlen bitte. 1, 2. Die dritte Saat ist gesät und sie wächst ein Zart. Das dritte Album kommt, schreib grad am letzten Part. Seh dein letztes Mal mit dem Verwitteltakt. Ein Jahr war Zeit, drittes Werk und ihr hört es grad. Von 100 Rappern schreiben 2 Zeilen mit Sinn. Weil von eurem ganzen Scheiß höchstens 1% stimmt. Von 100 denken 98.000 wär die Bronze. Unter 100 Köpfen 99 Duftballons. 2 Mann ein Plan, Mucke machen, einbauen. Komma Sound beschreiben, ein Auge und 2 Daumen. 32 Zeilen, 92 BPM. 33 Runden, 2 12er ein Mikro brennt. Ich zähle auf mich, weil ich weiß, was ich kann. Und ich zähle auf Musik, auf mein Pelz in der Brandung. Ich zähle auf euer City-Schiss einfach beiseite liegt. Versteht ihr es und tut dem's einfach nur umschreiben geht. Ich zähle auf mich, weil ich weiß, ich bleib dran. Und ich zähle auf mein Biss, 100 Pro gibt Entspannung. Ich zähle auf euer City-Track durch eure Boxen presst. Checkt, dass sich dieser Drang einfach nicht stoppen lässt. Yeah.